mit dem Nu, der sieht immer lustig aus mit ihrer roten Schleife im Haar. Das ist meine liebste, meine beste Freundin Conny. Mit Conny macht die Welt Spaß, da erlebst du was. Meine klügste, meine beste Freundin Conny. Ja, meine Freundin ist immer für mich da. Oh, oh, ist doch klar. Meine beste Freundin Conny, die ist immer für mich da. Pizza. Das ist mein Lieblingsessen. Naja, mal abgesehen von Schokolade. Aber Schokolade ist ja eigentlich kein richtiges Essen. Spaghetti mag ich auch gern. Mit Tomatensauce oder einfach nur mit Ketchup. Und Pommes. Aber Pizza, das ist das allerbeste. Mama meint, Pizza ist viel besser als Schokolade, weil ich nämlich auch Oliven mag und Paprika. Und in Paprika sind ganz viele Vitamine drin. Aber wisst ihr, dass ich auch selber Pizza machen kann? Ja, genau. Die Geschichte könnt ihr jetzt hören, wie der Simon und ich zum ersten Mal zusammen Pizza gemacht haben. Die Geschichte beginnt aber nicht mit Pizza, sondern mit Kartoffelbrei und Spinat. Bäh! Kartoffelbrei und Spinat, das schmeckt nicht. Das schmeckt mir überhaupt nicht. Dem Jakob kannst du das ja geben. Der kann sich nicht beschweren. Aber ich mag keinen Spinat. Meine liebe Conny, dem Jakob schmeckt der Spinat sehr gut und der Kartoffelbrei auch. Es ist nur immer schwierig, ein kleines Kind zu füttern. Das war bei dir damals auch so. Wahrscheinlich habe ich damals schon keinen Spinat gemocht. Bäh! Maul nicht. Wenn es dir nicht schmeckt, dann kannst du ja selber kochen. Mach ich auch. Gleich morgen mit Simon. Ist das dein Ernst? Ja klar, Simon hat mir erzählt, dass er ganz toll Pizza backen kann. Oh, also gut. Wenn du das wirklich machen willst, einverstanden. Klasse, Mama. Dann muss ich gleich Simon anrufen. Hey, wisch dir erst den Mund ab. Okay. Nachdem sie sich mit einer Serviette den Spinat von den Lippen gewischt hat, läuft Conny nach nebenan zum Telefon. Und tatsächlich hat sie Simon sofort am Apparat. Ja, hier ist Simon. Hi Simon, hier ist Conny. Kannst du morgen nach der Schule mit mir Pizza backen? Conny, ja, Pizza backen? Morgen? Ja, weißt du, da muss ich erst meine Mama fragen. Die ist aber noch nicht zu Hause. Ach so. Conny ist zuerst etwas enttäuscht, weil Simon nicht gleich Feuer und Flamme fürs Pizzabacken zu sein scheint. Aber da irrt sie sich, wie sich bald darauf herausstellen soll. Denn schon eine halbe Stunde nach dem kurzen Telefongespräch klingelt es bei Conny an der Haustür. Simon, was machst du denn hier? Und was hast du da in der Hand? Das hier, das ist ein Kochbuch. Und das ist eine Backmischung für Pizzateig. Was hast du denn gedacht? Aber wir wollen doch erst morgen Pizza machen. Ja, na klar, aber wenn wir morgen Pizza backen wollen, dann müssen wir heute nachsehen, ob alle Zutaten da sind oder ob wir noch was einkaufen müssen. Schließlich wollen wir doch morgen gleich nach der Schule loslegen, oder? Klaro, ich meine, ich verstehe. Komm doch endlich rein. Conny und Simon gehen gleich in die Küche, um nachzusehen, ob alles da ist, was sie brauchen. Zunächst mal setzen sie sich an den Küchentisch und schauen im Kochbuch nach, was man denn alles für eine richtig leckere Pizza benötigt. Tomatenketchup, Tomaten, Käse, Paprika, Salami, Oliven. Und natürlich die Pizzateigmischung. Für die Pizza braucht man ganz schön viel. Ich weiß nicht, ob wir das alles da haben. Mama! Mama! Seid ihr soweit? Na, dann lest mal vor. Ich schaue im Kühlschrank nach. Okay, ich lese vor. Tomatenketchup? Da brauche ich nicht nachzusehen, den haben wir immer im Kühlschrank. Tomaten? Hab ich heute gerade gekauft, kanarische Tomaten. Käse? Moment. Ist noch genügend da. Und Salami? Auch. So, was noch? Paprika. Paprika, wo habe ich das Gemüse? Hier. Paprika frisch. Stimmt ja, ich wollte ja morgen Ratatouille machen. Na, dann mache ich das eben übermorgen. Und, was fehlt noch? Oliven. Haben wir Oliven? Oliven? Oliven, ist es recht so? Und Öl braucht ihr doch bestimmt auch, oder? Ja, stimmt. Hier steht's. Super, alles da. Nein, eins fehlt noch. Was denn? Hier, die Fertigteigmischung. Na, dann kann's ja losgehen. Au ja, am liebsten würde ich sofort anfangen. Na, das geht nicht. Ich muss jetzt wieder nach Hause. Außerdem habe ich schon gegessen. Ich auch. Spinat. Aber ich freue mich auf morgen. Ich sowieso. Riesig. Pizza stark. Bis morgen. Am nächsten Tag in der Schule können es Conny und Simon gar nicht abwarten, dass der Unterricht zu Ende geht. Sie dürfen gleich selber das Essen machen, zusammen. Und dann auch noch eine leckere Pizza. Als zum Ende der letzten Stunde die Klingel ertönt, sind sie die Ersten, die aus dem Klassenzimmer stürmen. Im Bus glaubt Conny schon zu hören, wie ihr Magen knurrt. Aber das ist wohl nur Einbildung. Schließlich müssen sie, oder besser gesagt, dürfen sie ihr Essen erst einmal zubereiten. Zu Hause werfen sie Ranzen und Jacken schnell in den Flur und laufen in die Küche. Conny hat schon die Schürze um, als sie ihre Mutter rufen hört. Erst Jacken aufhängen und Hände waschen. Oh, natürlich, auch noch Hände waschen. Na gut. Aber sicher doch, Conny. Bevor große oder kleine Köche kochen oder backen, müssen sie sich zuerst ganz gründlich die Hände waschen. Ja, und das machen Conny und Simon dann auch. Anschließend stellen sie die Zutaten für die Pizza auf den Tisch und alles, was sie sonst noch dafür brauchen. Simon liest aus dem Rezeptbuch vor. 150 Milliliter warmes Wasser, Öl zum Einfetten des Backblechs und zum Bestreichen der Pizzen. Moment, ich muss erstmal die große Rührschüssel herausholen. Hab sie schon. Drei Tomaten. Eine rote und eine grüne Paprika. Rote und grüne Paprika. 150 Gramm geriebenen Käse, zum Beispiel Gouda. G-O-U-D-A, Gouda. Schon da, der Gouda. Und 4 Salamischeiben. Salami und? Einige Oliven und Tomatenketchup. Das ist alles. Oliven und Ketchup. Bitte sehr. Und nicht zu vergessen, ta-ta-ta-ta, die Backmischung. Ja, ja, und was machen wir jetzt damit? Steht doch alles hier. Zuerst die Backmischung mit Wasser zu einem glatten Teig verkneten und dann den Teig ausrollen. Also erstmal die Packung aufreißen. Das geht aber schwer. Geschafft. Und hinein damit in die Rührschüssel. Puh, das staubt aber. Nee, aber es fühlt sich ganz weich an. Jetzt störe mich nicht in meiner Konzentration. Ich fülle gerade Wasser in den Messbecher. Oh Mist, das war zu viel. Oh, und jetzt ist es wieder zu wenig. So, jetzt aber. Achtung, ich gieße das Wasser in die Schüssel. Und ich rühre, aber damit. Der Teig wird aber schnell dick. Gut, dann nimm jetzt das Rührgerät weg. Wir müssen den Teig noch mal mit der Hand kneten. Ich zeig dir, wie das geht. So, ausbreiten. Und dann musst du ihn immer mit der einen Hand wegschieben. Und mit der anderen wieder herziehen. So richtig? Ja, genau so. Ich knete den Teig. Ich knete den Teig. Puh, da kommt man ja richtig ins Schwitzen. Jetzt habe ich Teig im Haar. Und jetzt juckt auch noch meine Nase. Was mache ich nur? Warte, ich kratze dir. Hör auf, Simon, das kitzelt. Das kitzelt doch gar nicht. Hör auf. Wenn man sich mit Teighänden die Haare aus dem Gesicht streicht, dann hat man eben schnell ein bisschen Teig im Haar und in der Nase. Aber Teigkneten ist auch anstrengend. Bald ist Conny ganz geschafft. Doch der Teig ist fertig. Natürlich müssen Conny und Simon gleich davon probieren. Nicht so süß wie Kuchenteig. Aber trotzdem lecker. Arbeiten macht durstig. Ich muss jetzt erstmal was trinken. Ich auch. Hast du Saft? Ja, hier. Ja. Simon, hast du auch solchen Hunger? Logisch. Arbeit macht auch hungrig. Eigentlich ist es ganz bequem, gleich nach der Schule essen zu können, ohne vorher kochen zu müssen. Gut, dass Connys Mama das nicht gehört hat. Schließlich will Conny doch heute beweisen, dass sie auch selbst für das Essen sorgen kann. Lange können die beiden Jungköche sich nicht ausruhen, wenn die Pizza irgendwann auf dem Tisch stehen soll. Als nächstes müssen sie das Gemüse in Scheiben schneiden. Blöde Tomate, das geht nicht. Was denn? Die Tomaten. Erst schneidet das Messer nicht hinein und dann quillt alles hinaus und ist eine einzige Matsche. Hier, schneide du die Paprika. Ich übernehme die Tomaten. Okay. Nachdem die beiden die Rollen getauscht haben, geht's besser. Bald sind Tomaten und Paprika geschnitten. Salamischeiben, Oliven und Käse stehen auch bereit. Wie geht's weiter, Simon? Den Teig ausrollen. Dann mit einem Wasserglas Kreise ausstechen. Ah, warte! Was denn? Du hast doch gesagt, den Teig ausrollen. Ja, aber vorher musst du ein bisschen Mehl verstreuen und das Nudelholz auch mit Mehl einreiben, damit der Teig nicht überall festklebt. So, fertig. Ah, verstehe. Kann ich jetzt rollen? Ja. Rauf und runter, rauf und runter. Rauf und runter, rauf und runter. Gut. Und jetzt können wir die Kreise ausstechen. So. Wie beim Keksebacken. Genau. Gut machst du das. Kannst weitermachen. Ich fette schon mal das Backblech mit etwas Öl ein. Ah, hier ist ja ein Backpinsel. Während Simon mit dem Pinsel das Öl auf das Backblech streicht, rollt Conny den restlichen Teig aus und formt noch mehr kleine Pizzen mit dem Glas. Dann legt sie die Mini-Pizzen auf das Blech und bepinselt sie mit Öl. Sie glänzen wie lackiert. Nun streichen Conny und Simon Tomatenketchup auf die Pizzen. Und dann kommt das Schönste. Mit Paprikastreifen und Tomatenstreifen wird jede Pizza verziert. Diese Pizza bekommt ein Gesicht. Schau mal. Den Mund lege ich aus einem roten Paprikastreifen. So, zwei grüne Paprikastücke wären die Augen. Und die Nase? Die Nase schneide ich aus einer Salamischeibe. Pass aber auf, dass du dir nicht in die Finger schneidest. Ja, Papi, ist ja schon gut. Hey, guck mal, sieht das nicht witzig aus? Ich will auch ein Pizzagesicht, aber meines bekommt Käseaugen. Käseaugen? Genau, und einen Tomatenmund. Und die Nase? Ach ja, die Nase. Nase. Ah, wird eine Olivenknubbelnase. Olivenknubbelnase. Immer verrücktere Gesichter erfinden die beiden. Eines mit Käsebart und Salamimund, eines mit Olivenaugen und Käsehaaren und dann noch eins mit Matschtomatenaugen und Salamiohren. Bald können sie kaum noch Luft holen vor lauter Lachen. Schade nur, dass irgendwann alle Pizzen fertig belegt und mit Käse bestreut sind. Und nun bleibt nur noch eins zu tun. Im Backofen bei 200 Grad Celsius etwa 10 bis 15 Minuten backen. Conny schaltet den Ofen an. Sicherheitshalber hilft Mama ihr dabei. Nachdem der Ofen vorgeheizt ist, können sie das Backblech hineinschieben. Vorsicht, heiß und fettig. Und drin. So, durch die Scheibe hindurch könnt ihr die Pizza jetzt beim Backen beobachten. Oh ja. Weißt du, wann die Pizzen fertig sind? Nein, wann denn? Also wenn der Käse obendrauf richtig verlaufen ist und wenn der Pizzahand so ein bisschen braun wird. Conny hockt vor dem Backofen und wartet darauf, dass der Käse verläuft. Aber nach 2 Minuten ist immer noch nichts passiert. Langsam wird das Zusehen langweilig. Außerdem knurrt mein Magen. Ich stelle lieber die Teller auf den Tisch. Ich helf dir. Wo sind Messer und Gabel? Hier in der Schublade. Unsere Gläser kannst du auch noch gleich mitbringen. Okay. Bald ist der Tisch gedeckt. Sie trinken noch ein wenig Saft und als sie dann in die Küche zurückgehen, riecht es dort schon ganz lecker. Die Pizzen sind fertig. Seht ihr? Ja, der Käse ist schon völlig weggelaufen. Kann ich das Backblech herausziehen? Wir können ja zusammen anfassen. Hier, nimm die Topflappen. Aber pass auf, es ist sehr, sehr heiß. Ja. Gemeinsam ziehen sie das heiße Blech aus dem Ofen. Die Pizzen sehen köstlich aus. Und weil die Pizzen so klein sind, lassen sie sich ganz bequem mit Hilfe der Finger essen. So schmeckt's sowieso am besten. Lecker. Ich möchte noch eine. Aber du hast doch schon 3 gegessen. Na und? 2 schaffe ich locker noch. Jetzt kommt erst einmal die mit den Käseaugen. Für mich die mit den Matschtomatenaugen und natürlich die Salamiohren. Und dann nehme ich noch die mit der Olivenknubbelnase. Also mir schmeckt's auch. Ja. Viel besser als Kartoffelbrei mit Spinat. Okay, ich geb's zu. Eure Pizzen sind wirklich besser. Ihr habt ganz prima gekocht. Wenn ihr fertig seid mit Essen, müsst ihr nur noch abwaschen und mir helfen, die Küche aufzuräumen. Ups. Mir fällt gerade ein, dass ich jetzt ganz schnell nach Hause muss. Oh. Es ist schon so spät. Ja. Mama, also wirklich, ich muss ganz viele Hausaufgaben machen. Ja. Abwaschen und aufräumen musst du schon alleine. Dafür hattest du ja heute auch gar keine Arbeit mit dem Kochen. Na gut, unter diesen Umständen bleibt die Arbeit wohl wirklich mal wieder an mir hängen. Gut, dass wir wenigstens eine Geschirrspülmaschine haben. Aber weißt du was, Mama? Nächste Woche kochen wir einfach nochmal für dich. Vielleicht Spaghetti. Oh ja. Und das haben wir dann auch gemacht. Also Spaghetti für Mama und uns Kinder gekocht. Mit Tomatensoße. Zwar nicht in der nächsten Woche, aber ein paar Tage später. Und weil das auch so viel Spaß gemacht hat, kochen wir noch öfter. Naja, vielleicht helfen wir Mama irgendwann auch mal beim Aufräumen und Saubermachen, wenn wir mal Zeit haben. Übrigens musste Mama unsere Kleider waschen, nachdem wir die Tomatensoße für die Spaghetti gekocht haben. Aber das ist fast schon eine andere Geschichte. So wie die, als ich Radfahren gelernt habe. Nein, die ist sogar noch schöner. Die müsst ihr jetzt einfach hören. Fahrradfahren ist gar nicht so einfach. Vor allem dann nicht, wenn man es noch nie probiert hat. Noch blöder ist es natürlich, wenn man überhaupt kein Fahrrad hat. Wie soll man dann lernen, damit zu fahren? Aber irgendwann muss man ja mal anfangen. Dann ist es gut, wenn man eine Freundin hat, die einem ihr Rad leihen kann. Oder vielleicht ist es auch nicht gut, weil... Ach, am besten, ihr hört das alles mal ganz von Anfang an. Seit Tagen kurft Anna mit ihrem neuen blauen Fahrrad auf und neben dem Spielplatz herum. Auf dem Kopf hat sie einen total schicken, neongelben Fahrradhelm. Da kann man richtig neidisch werden. Juhu, aus dem Weg, ich Anna auf ihrem neuen Fahrrad. Und ich muss noch immer mit meinem alten Roller fahren. Das ist ja fast so schlimm, als wenn ich mein Dreirad dabei hätte. Tatsächlich hat Conny auch ein Rad. Ein rot-grünes Dreirad. Und damit ist sie viel gefahren. Aber jetzt ist sie viel zu groß dafür. Niemals würde sie sich noch damit aus dem Haus wagen, um nicht von allen ausgelacht zu werden. Vor allem, wenn andere Kinder in ihrem Alter längst ein eigenes Fahrrad besitzen. Conny hat sogar ein Auto. Aber natürlich kein richtiges, sondern ihr geliebtes Mondauto. Doch für ein Rutscheauto ist sie schon lange zu alt. Schau doch mal, Conny, wie gut Jakob dein Rutscheauto gefällt. Willst du es ihm nicht langsam mal schenken? Nein, Mama, nein. Das ist doch mein Mondauto. Aber wenn ich ein Fahrrad hätte, so eines wie Anna, dann würde ich Jakob das Mondauto sofort schenken. So, so. Conny macht das Spiel mit Anna gar keinen Spaß mehr. Früher sind sie zusammen in der Gegend herumgelaufen oder sie haben ruhig irgendwo gesessen und mit ihren Spielsachen gespielt. Jetzt kommt Anna immer mit ihrem tollen Rad angeflitzt. Hey Conny, schade, dass du kein Fahrrad dabei hast. Na, wenigstens sprichst du noch mit mir. Ach, sei doch nicht doof. Komm, du kannst mal mit meinem Rad fahren. Ehrlich? Aber ich kann doch noch gar nicht Fahrrad fahren. Na, dann lernst du es eben. Ich musste ja auch zuerst üben. Hier, bitte. Ach, ich schaffe es nicht. Das blöde Ding kippt immer um. Ja, weil du nicht fährst. Du musst aufsteigen und gleich losfahren. Dann kannst du erst das Gleichgewicht halten. Echt? Lass mich nochmal probieren. Ich halte das Fahrrad fest, während du aufsteigst. Gut. Ui, das ist aber wackelig. Halt dich fest und tritt in die Pedale. Ich versuch's ja. Achtung, Conny, der Zaun. Du musst lenken oder bremsen. Anna, wie bremst man denn? Na, mit dem Rücktritt. Was? Ich komm nicht ran. Zu spät. Schon ist Conny gegen den Zaun gefahren und mit Annas Fahrrad umgekippt. Aua, mein Knie tut weh. Ih, Blut. Und mein Fahrrad? Schau hier, ein Kratzer. Tut mir leid. Ich wusste nicht, wo die Bremse ist. Das hättest du mir auch ruhig vorher sagen können. Ich will nach Hause. Weinend läuft Conny nach Hause. Dort klebt Mama ihr ein Pflaster auf das Knie. Und bald tut es auch gar nicht mehr weh. Das mit dem Knie ist eigentlich auch gar nicht so schlimm. Aber sie ärgert sich darüber, dass sie kein Fahrrad hat, dass sie nicht Fahrrad fahren kann, dass sie nicht bremsen konnte und dass sie in Annas Rad einen Kratzer gemacht hat. Mit einem eigenen Rad wäre ihr das bestimmt nicht passiert. Annas Sattel ist viel zu hoch. Connys Füße kommen gar nicht auf die Erde. Sonst hätte Anna das Fahrrad zum Aufsteigen ja nicht festhalten müssen. Und bestimmt hätte Conny dann auch bremsen können. Conny wünscht sich so sehr ein eigenes Fahrrad. Sie schreibt es ganz groß auf ihre Geburtstagswunschliste. Und jedes Mal, wenn sie mit Mama einkaufen geht, läuft Conny zum Fahrradladen. Komm, Mama, komm schnell. Wohin denn, Conny? Hier zum Fahrradladen. Oh, Conny, nicht schon wieder. Doch, Mama, schau mal. Hier, das rosa-lila Rad. Ist das nicht schön? Naja, vielleicht ist es noch ein bisschen zu groß für mich. Ich will ja den Boden berühren können. Und das da, das blau-silberne, das mag ich auch gern. Und wie gefällt dir das rote Rad auf dieser Seite mit der schönen Klingel? Ja, das ist überhaupt das Allerschönste. Und das hat genau die richtige Größe. Und Stützräder. Damit fällt man bestimmt nicht so leicht um. Und was ist mit dem hier, dem grünen? Naja, auch nicht schlecht. Aber das rote, das ist so schön. Immer wieder, wenn sie diese Straße entlang gehen, zeigt Conny ihrer Mama das rote Rad. Am Samstag, als der Papa da ist, will sie es ihm auch zeigen. Komm, komm schnell, da drüben ist es. Ja, ja, ich komm ja schon, zieh doch nicht so. Doch, komm, das Rote, da. Hm? Da, hier, wo ist es denn? Es ist weg. Wirklich? Mensch, jetzt kannst du es mir gar nicht mehr zeigen. Da muss wohl jemand anders das rote Rad auch so schön gefunden haben. Hm? Schade. Tja. Ein paar normale Tage später erwartet Conny ein ganz besonderer Tag. Ihr Geburtstag. Am Abend vorher kann sie vor Aufregung nicht einschlafen. Ob sie wohl ein Fahrrad bekommt? Mama, Papa. Hm? Was ist denn, Conny? Warum schläfst du nicht? Ich kann nicht. Bekomme ich ein Fahrrad zum Geburtstag? Ach, das wirst du noch früh genug erfahren. Morgen nämlich. Wenn ich ein Fahrrad bekomme, dann verspreche ich auch, dass ich Jakob sofort das Mondauto schenke. Mhm. Und das Dreirad auch noch. Für das Dreirad ist Jakob doch noch viel zu klein. Und jetzt schlaf schnell ein, dann brauchst du nicht mehr länger auf deinen Geburtstag zu warten. Denn wenn du aufwachst, ist er schon da. Husch, husch ins Bett. Ich bring dich, komm. Ich wünsch mir so sehr ein Fahrrad. Am nächsten Morgen wacht Conny ganz früh auf. Sofort läuft sie ins Wohnzimmer, wo sie ihre Geschenke bekommt. Und da steht es. Das Fahrrad, das rote Fahrrad mit der tollen Klingel. Mein Fahrrad. Das ist doch mein Fahrrad, oder? Ja, Conny Maus, das ist dein neues Fahrrad. Oder wolltest du lieber ein anderes haben? Nein, aber ich dachte doch, das hätte schon jemand anders gekauft. Und dabei wart ihr das. Richtig. Aber schau doch mal, ob da nicht noch mehr ist. Oh, ein Fahrradhelm in knallrot. Ihr seid super, Eltern. Danke. Sofort sollen sich die Eltern anziehen, meint Conny. Sie will doch Fahrrad fahren. Und weil sie gar nicht mehr zu bremsen ist, geht Connys Papa lachend mit ihr nach draußen. Na dann komm, du kleiner Wirbelwind. Zuerst müssen wir den Sattel mal auf deine Größe einstellen. Das machen wir hier. So. So. Das können wir mal ausprobieren. Das müsste eigentlich hinkommen. Und jetzt musst du natürlich deinen neuen Helm aufsetzen. Wo ist er denn? Hier. Du darfst nie, hör zu, niemals ohne Helm fahren. Klar? Das ist ganz wichtig. Ja, mach ich. Mach ich nicht, meine ich. Kann ich jetzt fahren? Gleich. Zuerst zeige ich dir noch, wie man bremst. Oh ja, bitte. Steig schon mal auf. Ja, gut so. Also, das hier, das ist die Handbremse. Und die stärkere Bremse ist die Rücktrittbremse. Dafür musst du einfach mit einer Pedale nach hinten treten. Verstehst du? Mhm. Am besten, du bremst mit beiden zusammen. So. Nie nur mit der Handbremse. Das ist gefährlich. Wieso? Na ja, weil das Hinterrad noch weiterfahren will, während das Vorderrad schon steht. Und schon kippst du nach vorne. Oh. Aber keine Angst, das übt sich alles. Es ist nur so wichtig, dass du weißt, wie das Bremsen geht, damit du am Straßenrand anhalten kannst und nicht vor ein Auto rollst. Mhm. Ich weiß selbst noch, wie wichtig das Bremsen ist. Aber jetzt kann ich losfahren, oder? Klar. Ich glaube, jetzt kann nichts mehr passieren. Fahr nur. Das Fahren geht ganz leicht mit den Stützrädern. Das Rad wackelt fast überhaupt nicht. Conny freut sich. Ich hab ein Fahrrad, ich fahre mit meinem Fahrrad. Ich hab ein Fahrrad, ich fahre mit meinem Fahrrad. Den ganzen Vormittag fährt Conny mit ihrem neuen Fahrrad vor dem Haus herum. Nach dem Mittagessen dann holt sie das Mondauto und schenkt es Jakob. Ihr kleiner Bruder ist begeistert. Jakob klettert gleich auf das Rutscheauto. Conny zeigt ihm, wie er sich mit seinen Füßen abstoßen muss, um voranzukommen. Bald düst Jakob mit dem Mondauto in der ganzen Wohnung herum. Nur mit dem Lenken kommt er noch nicht zurecht. Und so haben die Möbel schnell ein paar Kratzer mehr. Eine ganze Weile fährt Conny glücklich mit ihrem roten Fahrrad herum. Immer natürlich mit dem roten Schutzhelm auf dem Kopf. Und dann hat sie ein neues Problem. Die größeren Kinder, die aus der 4. Klasse, bringen ihre Fahrräder mit in die Schule. Sie üben für die Radfahrprüfung, um Hütchen herumfahren, vor Hindernissen bremsen und vieles mehr. Und alle fahren ohne Stützräder. Sofort will Conny das auch können. Sonst kann sie ja später keine Radfahrprüfung machen. Sie braucht ein neues Fahrrad, eines ohne Stützräder. Ob man das rote Rad umtauschen kann? Mama, kann man das rote Rad umtauschen? Hä? Die anderen Kinder haben alle Fahrräder ohne Stützräder. Oh, weißt du, Conny, ich glaube, dafür brauchen wir das Rad nicht umzutauschen. Ich habe eine viel bessere Idee. Wir bauen einfach die Stützräder ab. Kann man das? Kein Problem. Ja, das ist gut. Mama holt einen Schraubenschlüssel und im Handumdrehen sind die Stützräder abgeschraubt. Dann gehen sie nach draußen, denn jetzt muss Conny erst einmal lernen, ohne Stützräder zu fahren. Dafür braucht sie viel mehr Gleichgewichtsgefühl. Papa hilft ihr dabei. So, steig nur auf. Ich halte das Rad erst einmal am Sattel fest. Ja? Ich weiß nicht. Ach, keine Angst, ich laufe mit. Gut, dann fahre ich jetzt los. Pass aber auf. Ah, das mache ich. Ja, es geht doch. Gut so. Schön. Ich kann es, Papa. Ich kann es. Conny dreht sich zu ihrem Papa um und sieht, dass Papa das Rad gar nicht mehr festhält, sondern viel weiter hinten steht. Sofort verliert sie das Gleichgewicht und fällt hin. Zum Glück verletzt Conny sich diesmal nicht bei ihrem Sturz. Aber sie ist mächtig sauer. Nun muss Mama festhalten und ganz fest versprechen, nicht mehr loszulassen. Mama muss tüchtig laufen. Conny fährt und fährt. Sie wird immer sicherer. Mama zeigt Conny auch, wie die Pedalen stehen müssen, damit sie beim Anfahren genug Schwung hat. Bald braucht wirklich niemand mehr festzuhalten. Conny kann Radfahren. Und zwar ganz allein. In der nächsten Zeit übt Conny alles, was sie bei den Kindern der 4. Klasse beobachtet hat. Mit Kreide malt sie auf die Auffahrt vor dem Haus nebeneinander zwei Linien. Und dann versucht sie, genau dazwischen zu fahren. Das ist gar nicht so einfach, wie es aussieht. Hey, das machst du aber gut. Ja, du bist schon eine richtige kleine Meisterfahrerin. Wenn du so weitermachst, kannst du damit im Zirkus auftreten. Ach, das ist doch noch gar nichts. Passt mal auf. Conny hat noch mehr eingeübt. Zum Beispiel eine Kurve zu fahren und genau vor einer Kreidelinie zu bremsen. Inzwischen kann sie sogar eine 8 um Papa und Mama herumfahren. Bravo! Ja! Da staunt sogar der Jakob. Nicht wahr, Jakob? Wie macht die Conny das? Auto! Auto! Eines Nachmittags hat Conny eine tolle Idee. Auf dem großen Platz beim Spielplatz verteilt sie mit Anna viele Spielsachen aus der Sandkiste. Und den Eimer noch dahin. Ja, und den alten Schuh auch. Und das Sie? Hierhin. Nein, besser hier, neben dem Ball. Na gut, dann kommt aber die Schaufel hier rüber. Okay, so, fertig. Ja, jetzt können wir fahren. Ich fang an. Die beiden Mädchen haben abgemacht, dass sie versuchen müssen, um alle ausgelegten Sachen herumzufahren, ohne sie zu berühren. Das macht Spaß. Eine ganze Weile üben die Freundinnen so das Fahrradfahren. Aber dann passiert es. In einer engen Kurve schleift Annas Pedale auf den Boden. Anna rutscht aus. Sie versucht, das Fahrrad noch abzufangen, aber sie fällt hin. Da, aua! Aua, mein Ellenbogen! Er blutet, schau doch mal, Conny! Schnell stellen sie das Fahrrad wieder auf und fahren zu Connys Mama. Na, das kennen wir ja schon von Conny. Komm mal her, Anna, damit ich den Sand abwaschen kann. Ja, ganz vorsichtig. Ja, und dann mache ich dir ganz schnell ein Pflaster auf die Wunde. So. Na, so groß ist deine Verletzung ja nicht. Das kann schon mal passieren, hm? So. Fertig. Danke. Conny schaut zu, wie ihre Mutter Anna verarztet. Natürlich ist Anna ihre Freundin. Und natürlich würde sie es auch niemals sagen. Aber denken ist ja nicht verboten, oder? Und jetzt denkt Conny, dass sie, ganz ehrlich, ein ganz kleines bisschen froh ist, dass Anna auch einmal mit dem Fahrrad hingefallen ist. So ist Conny nicht mehr die Einzige, der das passiert ist. Weil Conny nun schon so gut Radfahren kann, machen Papa und Mama mit ihr am Sonntag eine Fahrradtour. Jetzt muss nur noch Jakob im Kindersitz sitzen. Conny fährt ohne Stützräder allein auf ihrem neuen Fahrrad. Und wenn Mama die Hand ausstreckt, um zu zeigen, dass sie abbiegen will, kann Conny das auch schon. Stolz fährt sie zwischen Mama und Papa mit ihrem knallroten Fahrradhelm, mit ihrem kleinen Rucksack auf dem Rücken und mit ihrem Lieblingsteddy im Korb auf dem Gepäckträger. Die Bäume fliegen vorbei und Conny denkt, dass Fahrradfahren jetzt zu den Dingen gehört, die ihr am meisten Spaß machen. Musik ist toll und Fußballspielen auch. Aber ein eigenes Fahrrad zu haben, ist echt das Größte. Ja, richtig. Genauso ist das gewesen, als ich das Fahrrad zum Geburtstag bekommen habe. Und als Papa, naja, und Mama mir dann beigebracht haben, damit zu fahren. Und dann ist Anna nicht mehr die Einzige gewesen, die auf dem Rad durch die Gegend gedüst ist. Inzwischen habe ich ja ein viel größeres Fahrrad, mit dem man noch viel schneller fahren kann. Aber eine Zeit lang konnte ich auch überhaupt nicht Rad fahren. Das war, als ich mir das Bein gebrochen habe, weil... Nein, das erzähle ich jetzt nicht mehr, sondern lieber ein anderes Mal. Probiert gern Neues aus, wer ist fröhlich und ganz wunderbar? Mit wem vergeht die Zeit im Nu? Wer sieht immer lustig aus mit ihrer roten Schleife im Haar? Das ist meine Liebste, meine beste Freundin Conny. Mit Conny macht die Welt Spaß, da erlebst du was. Meine Klügste, meine beste Freundin Conny. Ja, meine Freundin ist immer für mich da. Ist doch klar.